Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Guten Tag, liebe Fluggäste. Hier spricht Hermann Stark, Ihr Flugkapitän. Auf der linken Seite sehen Sie den Bodensee, rechts die Zugspitze. Unser Flug nach Stuttgart dauert noch 30 Minuten. Das Wetter in Stuttgart ist gut, sommerliche Temperaturen um die 23 Grad. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen angenehmen Flug und melde mich in 15 Minuten wieder. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Guten Tag, liebe Fluggäste. Hier spricht Hermann Stark, Ihr Flugkapitän. Auf der linken Seite sehen Sie den Bodensee, rechts die Zugspitze. Unser Flug nach Stuttgart dauert noch 30 Minuten. Das Wetter in Stuttgart ist gut, sommerliche Temperaturen um die 23 Grad. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen angenehmen Flug und melde mich in 15 Minuten wieder. Ende von Teil 1.